ich kenn dich, du bist doch verständig, so fängst du dein Glück dir nicht ein. Bau nicht auf Schlösser, dort träumt sich's nicht besser, als in deiner kleinen Mansarde, drum warte. Nein, hoffen und harren macht manchen zum Narren, drum nehm ich mein Glück mir schon heim. So macht's ein jeder. Doch mancher hat's später, viel später von Herzen bereut. Warte, warte nur ein Weilchen, bald kommt auch das Glück zu dir. Mit den ersten blauen Veilchen klopft es leis an deine Tür. Warte, warte nur ein Weilchen, bald kommt auch das Glück zu dir. Und klopft leise an.